So, meine Damen und Herren, ich darf um Aufmerksamkeit bitten, denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh, wie dies stirbt, so stirbt er auch, und haben alle einerlei Odem, und der Mensch hat nichts mehr denn das Vieh, denn es ist alles eitel. So heißt es beim Prediger Salomo, und einige tausend Jahre später, ohne alttestamentarisches Pathos, heißt es dann so kurz vor dem Ersten Weltkrieg bei Gottfried Benn in dem Gedicht Requiem: Auf jedem Tische zwei, Männer und Weiber kreuzweis, nah nackt und dennoch ohne Qual, den Schädel auf, die Brust entzwei, die Leiber gebären nun ihr allerletztes Mal. Jeder drei Näpfe voll von Hirn bis Hoden, und Gottes Tempel und des Teufels Stall nun Brust an Brust auf eines Kübels Boden begrinsen Golgatha und Sündenfall. Der Rest in Särge, lauter Neugeburten, Mannsbeine, Kinderbrust und Haar vom Weib. Ich sah von Zweien, die dereinst sich hurten, lag es da wie aus einem Mutterleib. Sie sehen also, Sterben ist nicht gleich Sterben, und von den prosaischen Realitäten des Sterbens werden wir heute Abend noch einiges erfahren, denn das Thema der heutigen Ringvorlesung lautet technisiertes Abschiednehmen, Sterbephasen, Sterbebegleitung, Trauerarbeit. Und begrüßen Sie dazu mit mir ganz herzlich unsere heutige Referentin Petra Gehring. Ja. Petra Gehring ist Professorin für theoretische Philosophie an unserem Fachbereich, und für die, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, sie ist auch Vizepräsidentin der Technischen Universität Darmstadt und ist da vor allem verantwortlich für die Ressorts Hochschulrechenzentrum, Universitätsbibliothek, die Verstärkung der interdisziplinären Kultur. Also Sie sehen, alles Themen, für die eine Philosophin sehr kompetent ist. Ihre Arbeitsgebiete sind die klassische und nachklassische Phänomenologie, ich nenne jetzt nur einiges, Strukturalismus und poststrukturalistische Theoriebildung, Zeichentheorie, Metaphertheorie, insbesondere auch die philosophische Begriffsgeschichte, und sie hat auch einen Interessenschwerpunkt in der französischen Gegenwartsphilosophie. Dabei interessieren sie vor allem Autoren wie Jean-François Lyotard, Michel Serres und vor allem auch Michel Foucault. Zum Abschluss will ich noch aus der Vielzahl Ihrer Publikationen drei neuere Veröffentlichungen, drei Editionen. Zum einen, passend zum heutigen Thema, ein Buch, das Sie gemeinsam mit Marc Rölli und Maxine Saborowski herausgegeben hat, Ambivalenzen des Todes, Wirklichkeit des Sterbens und Todestheorien heute. Das ist 2007 bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienen und ist auch aus einer Ringvorlesung hervorgegangen, die wir hier am Institut, die Philosophie hier im Sommersemester 2006, war es glaube ich, veranstaltet hat. Als zweite Publikation, auch etwas Neueres, nenne ich ein Buch, das vielleicht den ein oder anderen von Ihnen bekannt vorkommt, wenn Sie die entsprechende Vorlesung hier besucht haben. Das trägt den Titel Traum und Wirklichkeit zur Geschichte einer Unterscheidung und ist 2008 in Frankfurt beim Campus Verlag erschienen. Und zu guter Letzt das allerneueste, ein Büchlein bei Surkamp erschienen. Da steht zwar nicht Petra Gehring drauf, sondern Michel Foucault, Geometrie des Verfahrens, Schriften zur Methode. Es steckt aber sehr viel Petra Gehring drin, nämlich einmal in Form sozusagen des ordnenden, formgebenden Geistes, denn sie hat hier die Schriften, die hier von Foucault präsentiert werden, zur Methode ausgewählt und zusammengestellt und vor allem auch ein vorzügliches Nachwort beigesteuert. Dieses Bändchen ist jetzt vor ein paar Monaten erschienen und sehr zu empfehlen für alle diejenigen, die sich für Foucault interessieren. Damit bin ich aber, ich habe jetzt schon lang genug geredet und übergebe dir das Wort. Wir freuen uns alle sehr auf den Vortrag. Bitte schön. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, Jens, für die mehr als nette Anmoderation. Mir ist klar, dass ich mit der Frage nach dem Trauern, Sterben, aber schwerpunktmäßig auch Trauern, ein von technikphilosophischen Problemen weit abgelegenes Gelände betrete. Wenn ich im Titel meines Vortrags dennoch andeute, dass ich im Umgang mit dem Sterben einen Technisierungsprozess oder Technisierungsprozesse am Werk sehe, so mag man das also von vornherein als vage Analogie auffassen, so eine Anspielung und nicht mehr. Ich bewege mich tatsächlich mit den Überlegungen heute Abend zur begrifflichen Modellierung sowie zur Behandlung von Sterben und Trauer wirklich am äußersten metaphorischen Rand des Konzeptes der Technisierung. Dennoch möchte ich im Zusammenhang mit dem Trauern von Technik reden, und Sie erinnern sich an unsere erste Vorlesung. Ich möchte, gerade indem ich diesen sozusagen weichen Gegenstandsbereich adressiere, ausprobieren, wie weit man das Konzept Technisierung hineintreiben kann, auch in solche Felder von Verhalten und von Gefühlen. Mir geht es nicht um irgendwelche Gerätetechnik im Zusammenhang mit Sterben oder Trauern, etwa Geräte, die am Sterbebett zum Einsatz kämen, oder keine Ahnung, ob es vielleicht auch Geräte gibt, die fürs Trauern besonders gut geeignet sind. Das möchte ich, in diese Richtung möchte ich nicht gehen. Ich möchte auch nicht die pharmakologische Einflussnahme auf das Sterben oder auf Trauerzustände thematisieren. Da könnte man ja vielleicht auch an Technik denken, Pharmatechnik. Mir geht es vielmehr mit meinen Überlegungen tatsächlich um einen Umbau, um eine Formung und vielleicht, sofern das eine historische These ist, auch Neuformung des So-Seins von Sterben und Trauer selbst. In der Erlebensperspektive und dem auf das Erleben abgestimmten Umgang der Beteiligten. Diese Neuformung lässt sich sicher nicht als Ersetzung eines Natürlichen durch etwas Artifizielles beschreiben. Also in diesem Sinne, wenn man Technik so bestimmte, kann man das sicherlich nicht als Technisierung beschreiben, diese Neuformung. Sie ließe sich aber beispielsweise in dem Sinne, auf den Alfred Nordmann in der vergangenen Woche als Zug des Technischen anspielte, als eine Art produktive Erfindung charakterisieren, die da im Spiel ist. Zugleich aber auch andere Kandidaten, um die Technizität theoretisch zu fassen. Das ließe sich auch beschreiben, möglicherweise als Standardisierung, als Simplifizierung, als Trivialisierung und ein in diesem Sinne technisch verlässliches herstellbar machen, abrufbar machen, bereitstellen von etwas. Freilich, wie schon angedeutet, von Sachverhalten, die das intersubjektive Gebaren und das Gefühlsleben betreffen. Und hier in diesem Bereich wird es begrifflich schwierig, sofern wir den Technikbegriff hineinschieben in ein Feld, das möglicherweise noch weicher ist als das Feld, mit dem wir uns letzte Woche beschäftigt haben. Ob der Diskurs, den ich hier untersuchen möchte, tatsächlich eine Technisierung anzeigt, was ich jetzt erstmal als These in den Raum stellen möchte, inwieweit es sich um eine informelle Technisierung handelt und auf was die Charakterisierung informell in diesem Zusammenhang genau zielen würde, das sind mitlaufende Fragen. Ich werde die leider nicht zuletzt aus Umfangsgründen, aber auch aus gedanklichen Gründen nicht vollständig beantworten können. Sie werden sie mir mit angeklungen, angesprochen finden oder mit anklingend angesprochen finden. Das wäre vielleicht auch was, wo wir dann in der Diskussion noch weiter uns herantasten könnten. Insofern ein Stück weit auf Probe gesprochener Beitrag heute Abend. Zum Thema. Eine umfassende Kulturgeschichte der Trauer existiert meines Wissens nicht, und ich werde mich hüten, Ansätze zu einer solchen zu versuchen. Den vorhandenen Untersuchungen, etwa Philipp Ariès großer und nicht unumstrittener Geschichte des Todes, wie auch dem Bereich der schönen Literatur, lässt sich aber entnehmen, dass erstens, relativ trivial, in Europa immer getrauert wurde, allem voran natürlich über den Verlust eines geliebten Menschen, auch aber über den Verlust des eigenen Lebens, und diese Verbindung zwischen Trauer um das eigene Leben und Trauer um das Leben anderer, diese Verbindung ist auch, hat auch eine lange Tradition. Es gibt generell aber auch andere Verluste, die betrauert werden können. Auch dafür gibt es reiche Zeugnisse. Trauern gilt zeitlich Vergänglichem, das sich nicht zurückholen lässt. Als Unterfall des Verlusts mag so auch das Misslungene gelten, das beispielsweise als nicht wiedergutmachbares, als Scheitern, als besiegelte Unmöglichkeit betrauert werden kann. Akzeptieren wir für unsere Zwecke diese vage Bestimmung der Trauer als verlustbedingtes Phänomen. Für den Moment scheint mir außerdem folgende pauschale historische Diagnose möglich. Das Sterben, verstanden als Verlust des Lebens, wie auch das Trauern um Gestorbene, also um Menschen, die wir verloren haben, hatte über sehr, sehr lange Zeit, neben sicher vielen weiteren Eigenschaften, denen ich nicht gerecht werden kann, erstens den Charakter eines den Einzelnen zwar ereilenden, aber dennoch teilbaren, also zu mehreren gelebten Kummers. Und es folgt zweitens der Grundvorstellung über lange, lange Zeit, dass die Trauer für den Trauernden bedeutet, von etwas erfasst zu werden, einer finsteren Wolke etwa, einem schlimmen Zustand, einem Schmerz. Dabei gilt die Trauer tendenziell als schlecht, als etwas, das weichen soll, das ein Ende haben soll, darauf werde ich noch zurückkommen. Und im christlichen Mittelalter hat sie auch zeitweilig als Sünde gegolten. Wenn die Trauer zu etwas gut ist, dann beispielsweise, weil sie Treue und Liebe auszudrücken vermag. Dieses Motiv des Ausdrucks einer trauernden Innerlichkeit in der Hingabe an die Trauer hat an der Schwelle zur Moderne die Romantik entdeckt und pathetisch überhöht. Ansonsten gilt es, wie gesagt, vor allem die Trauer zu überwinden. Und traditionell sorgten dafür nicht zuletzt und sehr klar Fristen. Die Zuweisung einer Trauerrolle folgte einer Konvention und aufgrund derselben Konvention ist das Trauern irgendwann definitiv vorbei. Auch die Trauerkleidung wird eine festgelegte Zeit lang getragen. Während der Trauerzeit herrscht gewissermaßen ein pauschal zuerkannter Sonderzustand. Mit dem Ende dieses Zustands, mit dem Ende der Trauerzeit wird ebenso pauschal die Rückkehr zum Normalleben für möglich erklärt. Wohl traditionsreichstes Paradigma für Sterben und auch Trauern ist das Abschiednehmen. Phänomenologisch wie auch moralisch legt das wenig fest, also unter dem Dach der Charakterisierung des Trauerns als Abschied kann man ganz unterschiedliche Trauerkonzepte unterbringen. Man kann sich heiter verabschieden, knapp und hastig oder sogar im Zorn. Dazu ist die Praktik des Sich-Verabschiedens gerade in früheren Zeiten tatsächlich in Sterbesituationen praktisch im Spiel. Mehr als heute waren seinerzeit, als noch nicht in Kliniken und vorwiegend durch Experten betreut gestorben wurde, sondern unter den Seinen gestorben wurde, die Sterbestunden tatsächlich Stunden des Sich-Verabschiedens. Von den möglicherweise vielen Personen, die um das Sterbebett sitzen, aus der Perspektive des Sterbenden gesprochen, oder aus vom dem Sterbenden, aus der Perspektive der Hinterbliebenen in spe gesprochen. Rechte und Dinge werden in solchen Abschiedssituationen möglicherweise noch weitergegeben, Aufträge werden ausgesprochen, Versprechen werden abgenommen, letzte Worte werden vernommen und dokumentiert, etc. Es ist also nicht nur eine metaphorische Rede vom Abschied nehmen, wenn das Paradigma von Sterben und Trauern das des Abschieds ist. Dass mit der Praxis des häuslichen Sterbens der soziale Charakter der Sterbesituation geschwunden ist, wurde vielfach vermerkt. Von einer Ausbürgerung und Medikalisierung des Todes haben Aries, auch Ivan Illich und andere Medizinkritiker 1960er und der 1970er Jahre gesprochen. Von einer Prüfung der Gemeinschaft ist der Tod zum persönlichen Drama hinter Klinikwänden geworden. Auch die Bestattung verschwindet aus dem öffentlichen Raum. Dazu verschwindet die ganzheitliche Idee des Todes als Schlag, als Ereignis, das jeden treffen kann, als allgemeines Übel, das über der Welt liegt, als Übel, mit dem man nun einmal lebt, wie auch die alten Bilder der Ruhe verschwinden, die man im Tod erlangen kann. Der Tod, so die These dieser Medizinkritik der 60er, 70er und beginnenden 80er Jahre, der Tod wird in der Moderne zur unheimlichen, zur verdrängten, zum Unheimlichen, zum Verdrängten und dadurch in vorher nicht gekannter Weise auch unheimlichen Abstraktum. So kann man die Medikalisierungskritik der 1970er und 80er Jahre bilanzieren. Ich lasse das stehen, das habe ich jetzt ein Stück weit als Hintergrund erzählt zu dem Fokus, zu dem zweiten und eigentlichen Thema, das ich jetzt daneben stellen will, vor dieses Panorama stellen will, neben Panorama kann man nichts stellen, fokussierter ist mein eigentliches Thema. Mich interessiert das, was man in der Sprache von damals nicht die Medikalisierung, also damals 1970er Jahre, nicht die Medikalisierung, sondern die Psychologisierung des Sterbens hätte nennen können. Interessanterweise ebenfalls in den beginnenden 1970er Jahren taucht nämlich neben der Kritik der Medikalisierung des Todes, seines Verschwindens und so weiter, ein Diskurs auf, der mit handfesten, praktischen Maximen verbunden sich genau auf jenes angeblich ausgebürgerte, unsichtbare So-Sein des modernen Todes bezieht. Hier eine Verdrängung beenden will, um dem Tod einen Platz im Bewusstsein des Einzelnen wie auch im Raum der Gesellschaft zurückzugeben. Es ist ein Diskurs, der gewissermaßen komplementär zur Medikalisierungskritik pathetisch einfordert, die Sterbenden in den Kliniken nicht allein zu lassen, der also die nicht medizinische oder jedenfalls nicht konventionell medizinische Sterbebegleitung einfordert, diese dann auch unter neuem Vorzeichen in die Medizin hineintragen will und der mit einer zweifachen Adresse, nämlich der Adresse der Sterbenden, wie auch der sogenannten Angehörigen, Trauerarbeit lehrt. Und zu diesem Zweck sowohl ein wissenschaftliches Modell als auch eine quasi therapeutische Praxis aus der Taufe hebt. Dieser Diskurs hat keinen klaren Namen, aber er ist gut datierbar. Er beginnt mit dem Jahr 1969, ein Entstehungsdatum, das markiert ist durch das Erscheinen der Studie On Death and Dying, auf Deutsch Interviews mit Sterbenden, geschrieben von der US-amerikanischen Ärztin Elisabeth Kübler-Ross. Es handelt sich um eines der meistverkauftesten Bücher des 20. Jahrhunderts. Umstritten war das Buch immer. Auch seine wissenschaftliche Fundierung wurde vielfach angezweifelt. Und heute hört man, wenn Sie mal so reinhorchen, in die Sterbe- und Trauern-Szene, sage ich mal, also der Leute, die sich damit beschäftigen, Hospiz und so weiter, da hört man aller Orten, das sei ja längst passé, Kübler-Ross sei natürlich veraltet, man wisse um die Schwächen und Schwierigkeiten dieses Ansatzes. Gleichwohl, jedenfalls so meine Wahrnehmung, sind in der Trauerpsychologie wie auch in der Hospizarbeit und bis hin zur Palliativmedizin unter den Experten der Sterbebegleitung heute die Begrifflichkeiten und Modelle ganz verwandt den Kübler-Rosschen und sie leben von dem Vorbild, von dem sie sich eigentlich eher in Modifikationen und nur sehr wenig absetzen. Wir werden darauf nochmal zurückkommen. Zunächst zu dem, was man die durch Kübler-Ross populäre Theorie jener neuen, das Schweigen brechenden Psychologie von Sterben und Trauer nennen könnte. Kübler-Ross Untersuchung ist kein Theoriebuch, also ich ziehe da jetzt einiges raus. Philosophen würden wahrscheinlich an dem Punkt schon irgendwie Veto rufen. Ich versuche, so etwas wie ein theoretisches Gerüst herauszupräparieren. Kübler-Ross Untersuchung dokumentiert im Prinzip Gesprächsausschnitte mit Patienten, die das Sterben vor sich haben. Nur gegen Widerstände des Normalbetriebs im Krankenhaus seien solche Gespräche überhaupt führbar gewesen, wird im Text betont. Also ist das Pathos eigentlich einer Feldstudie, das den Text trägt. Das Fragespektrum ist jedoch breit und es ist ein Fragespektrum, das auf die reflexive Ebene zielt, also auf das Nachdenken über Sterben und Tod. Die Patienten werden nach ihren Erfahrungen in der Klinik gefragt, aber eben auch und vor allem nach ihrem inneren Umgang mit dem eigenen ernsten Zustand sowie nach ihren Gedanken und Gefühlen in der Situation des Sterbemüssens. Die Forschungsfragen, die Kübler-Ross in ihrem Buch dann verfolgt, sind im weiteren Sinne sozialwissenschaftlicher Art, sofern sie fragt, wie wird heute unter medikalisierten Bedingungen im Krankenhaus gestorben? Sie fragt, was wissen wir darüber, wie Sterbende und Tod ihren Tod und diesen Sterbeprozess erleben? Und sie fragt, wie kann der Tod im Krankenhaus humaner werden? Sie hat also auch eine starke Bewertungsperspektive, geradezu eine Politisierungsperspektive dieses Sterbenthemas. Dann entwirft sie aber auch eine systematische, ja, sagen wir, Sterbe- und Trauertheorie. Also Sterbetheorie jetzt nicht im physiologischen Sinne, sondern im Sinne dieses Erlebensprozesses und der Verhaltensweisen der Patienten in der Nähe des Todes. Sie postuliert im Blick auf die Frage nach dem Todeserleben ein Fünf-Phasen-Modell der Auseinandersetzung mit dem Sterben. Die erste typische Reaktion auf die Gewissheit, dass der eigene Tod in absehbarer Zeit bevorsteht, ist Kübler-Ross zufolge ein Nicht-Wahrhaben-Wollen und damit verbunden eine Haltung der Selbstisolation. Nein, nicht ich, so lautet ganz kurz gefasst der psychische Reflex. Die Betroffenen schieben das Thema Tod von sich und wollen darauf nicht angesprochen werden. Dem folgt eine zweite Phase des Zorns. Die anderen dürfen weiterleben wie ungerecht. Hier schwingt Neid mit, aber auch eine mehr oder weniger große Menge Aggression. Je nach Gemütslage der Beteiligten bricht diese Aggression in dieser Phase auch offen aus. Also eine dritte Phase identifiziert Kübler-Ross dann ein Verhalten, das sie Verhandeln nennt. Die Betroffenen versuchen im Gespräch mit ihrer Umgebung, mit den Ärzten oder, wenn Religion im Spiel ist, vielleicht auch mit Gott, kleine zeitliche Aufschübe, Spielräume zu erwirken. So nach dem Motto, wenn ich dies und jenes tue, erhöht sich dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass es noch ein bisschen länger dauert, bis es soweit ist. Lass mich noch so lange leben, dass ich den Geburtstag meines Sohnes erlebe, etc. In einer vierten Phase macht sich Resignation und Verzweiflung breit. Erst in einer fünften Phase finden Sterbende dann schließlich eine innere Zustimmung zur eigenen Lage, gewinnen Ruhe und beginnen in Gelassenheit auf das eigene Leben zurückzublicken. In dieser fünften Phase bereitet sich die sterbende Person innerlich befreit, nach Kübler-Ross, auf das eigene Sterben vor. Sind wir betroffen durch das Sterben einer Person, die wir lieben, so machen wir, das ist eine wichtige weitere These von Kübler-Ross, ganz Ähnliches durch. Das heißt, diese fünf Phasen, dieses Phasenmodell gilt auch für diejenigen, denen jemand gestorben ist. Nicht nur für diejenigen, die ihren eigenen Tod auf sich zukommen sehen. Trauernde erleben also im Großen und Ganzen analog diese genannten Phasen, bevor für sie die Welt wieder die Welt ist, bevor sie selbst wieder offen sind und ihren Verlust gut bewältigt haben. Die fünf Phasen sind, so Kübler-Ross, Zitat, Verteidigungsmaßnahmen im psychiatrischen Sinn. Im Normalfall folgen sie aufeinander. Sie können sich freilich auch überlappen. Abweichungen in der Dauer sind möglich und insbesondere die Erreichung der fünften Phase kann fraglich sein. Hier soll Therapie helfen. Zwar hegen Schwerstkranke, Sterbende, Trauernde in allen Phasen tief im Inneren eine Hoffnung, die sie zur Gelassenheit hinführen könnte. Gleichwohl bedarf es aber oft, so Kübler-Ross, professioneller Begleitung, damit Sterbende nicht in der vierten Phase insbesondere, also in dieser unglücklichen Resignationsphase, verharren. Entsprechend sollte der Umgebung von Sterbenden Unterstützung geleistet werden, damit das Loslassen gelingt. Auch Trauernde müssen entsprechend begleitet werden, aus der Phase des Abstreitens, aus der Phase des Zorns, des Verhandelns, der Isolation in eine des Friedens hinein. Auf der Ebene des Individuums fordert Kübler-Ross eine intensive Auseinandersetzung mit dem Tod, auf der Ebene von Medizinsystem und Gesellschaft eine, schon erwähnt, Humanisierung des Sterbens. Anfangen muss jede und jeder bei sich selbst, und das ist nicht einfach. Denn, so Kübler-Ross, Zitat, in unserem eigenen Unterbewusstsein können wir den eigenen Tod nicht begreifen, sondern halten uns für unsterblich. Zitat Ende. Dieses Fehlurteil nun aber ist eines, dem wir uns stellen müssen. Wir müssen es als Fehlurteil erkennen. Wir müssen uns stellen, denn wenn wir die schmerzliche Wahrheit leugnen, so verursacht eben dies Angst und Aggression. Es gilt also, auf Wunschdenken und Verdrängung, psychoanalytische Begrifflichkeit, zu verzichten. Vielleicht müssen wir, heißt es bei Kübler-Ross, also Zitat aus dem Text, recht suggestiv, vielleicht müssen wir uns wieder dem einzelnen menschlichen Wesen zuwenden, ganz von vorn anfangen und dann versuchen, den eigenen Tod zu fassen und zu lernen, diesem tragischen, doch unausweichlichen Geschehen mit weniger Verwirrung und Angst entgegenzusehen. Zitat Ende. Für unser eigenes Leben gilt es folglich, die 5 Phasen respektieren zu lernen. Eine bloße Geschmackssache ist das insbesondere für das Weiterleben von Trauernden nicht. Denn wer die Realität des Verlustes eines geliebten Menschen nicht annehmen lernt, wird seelisch Schaden nehmen. Unterlassene Trauer deformiert die Persönlichkeit, wie überhaupt jedes Ausweichen vor dem Tod tendenziell die Persönlichkeit beschädigt, Schwäche, Verdrängung, Wunschdenken, irreales, tendenziell kindliches Denken ist. Kübler-Ross wendet das neben dieser individuellen Ebene auch institutionenkritisch, mit der Forderung, Humanisierung, die Medizin müsse sich ändern, die Klinik muss dem Sterben eigene Räume schaffen und es müssen ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiter her. Sie erweitert ihre Diagnose schließlich auch, das könnte man fast so eine dritte Ebene nennen, zu einer umfassenden Sozialkritik. Eine Gesellschaft nimmt Schaden, die sich der Realität des Todes nicht stellt. Sie wird inhuman, sofern sie bedenkenlos Menschenleben riskiert, durch aggressive Technikentwicklung beispielsweise und namentlich durch Krieg. Da hört man auch deutlich die 1960er Jahre heraus. Krieg, Hochrüstung, das ist alles im Grunde auch Ausfluss westlicher Todesvergessenheit. Die große Botschaft von On Death and Dying ist folglich eine dreifache. Zum einen soll jeder von uns die Konfrontation mit dem eigenen und dem fremden Tod wagen. Den Blick abzuwenden ist Verleugnung, Verdrängung, Flucht. Zum anderen richtet sich der Appell an das Medizinsystem. Professionalisierung ist nötig. Mit der psychologischen Eigengesetzlichkeit des Sterbens gilt, wo man sie nun kennt, es endlich richtig umzugehen. Im Wege einer therapieartigen Zuwendung, die vor allem aus hinhörenden Gesprächen besteht, aber auch interveniert. Das stellt Kübler-Ross heraus. In der Leugnungsphase etwa muss man geduldig nachhaken. In der Zornphase darf man die Aggression nicht persönlich nehmen. In der Verhandlungsphase gilt es zu erkennen, welche situative Bedeutung das Feilschen um kleine Besserungschancen für das ringende Sterben um inneren Frieden hat. Und in der Depressionsphase darf man den Kontakt zu den Sterbenden nicht verlieren, damit sie die Phase der Zustimmung des ruhigen Zugehens auf den Tod schlussendlich auch erreichen. Was dem angestrebten Prozess des friedlichen Abschiedes schadet, sagt Kübler-Ross weniger deutlich, es liegt aber auf der Hand. Schädlich ist etwa Rebellion gegen das Unabwendbare, unbändiger Wille zum Leben, Weigerung, dem Sterben ins Auge zu blicken. Alles das sind Dinge, die tendenziell nicht gut tun, sondern gemäß der Grundannahme eine gegebenenfalls unbewusste, unterschwellig wirksame Angst verursachen. Es ist daher, das schwingt bei Kübler-Ross mit, legitim und wichtig, Betroffenen die Augen zu öffnen, sie im Blick auf die Realität, der sie sich zu stellen haben, zu lenken. Sanft zu lenken, ich habe das kurz angedeutet, zunächst mal ist das Pathos auch der durch Kübler-Ross maßgeblich mit initiierten Hospizbewegung, das nicht innerhalb des Medizinsystems, sondern ein Stück weit also als eine Form von alternativer Umgangsweise mit dem Sterben zu tun, aber es ist natürlich eine spezifische Form von eigener Professionalisierung, die hier gefordert ist, und es ist auch eine Selbstautorisierung zur Intervention. Das ist der Punkt, auf den es mir ankommt. Für Gespräche und für ein erneuertes Verständnis und des Sterbens und Verhältnis zum Sterben plädiert Kübler-Ross schließlich, das hatte ich erwähnt, auch aus gesamtgesellschaftlichen Gründen. Hier ist es eine politische Mission, die sie verfolgt. Es geht darum, das Verhältnis zum Sterben zu ändern, weil für die Lebenden die Gespräche mit den Sterbenden eine Bereicherung sind und wir alle besser verstehen, wie wir eigentlich leben sollten, wenn wir das Todestabu der Moderne brechen. Worte wie Abschied nehmen verwendet Kübler-Ross reichlich, und überhaupt mag man auf den ersten Blick, wenn man all das liest, durchaus an alte oder ubiquitäre Motive der Ethik denken. Auch vielleicht an antike Praktiken der Sorge um sich. Die Meditatio Mortis etwa oder auch andere Formen der Konfrontation mit dem Tod waren als Übungen der persönlichen Haltung schon in vorchristlichen Zeiten bekannt und wurden praktiziert. Es geht Kübler-Ross jedoch weniger um eine individuelle, sich selbst gewidmete Übung, und es geht ihr eigentlich auch nicht um Abschied, das wäre jedenfalls meine sicherlich bestreitbare These, sondern es geht darum, auf eine objektive innere Dynamik angemessen und vor allem ergebnisorientiert mit dem Ziel der Bewältigung eines Traumas erfolgreich zu reagieren. Es geht nicht darum, etwas zu tun, das man auch unterlassen kann, sondern Arbeit ist fällig, um Schaden abzuwenden, Trauerarbeit. Und im eigenen Widerstreben, sich möglichst rechtzeitig, möglichst intensiv auseinanderzusetzen, müssen wir mehr als bloße Unlust vermuten. Hier sind vielmehr destruktive Kräfte am Werk, Kräfte der Verdrängung und tendenziell der Neurose. Tatsächlich orientiert sich Kübler-Ross mit diesem Modell des Trauerns als Arbeit. Nicht durch Zitate oder direkte Verweise ausgewiesen, jedoch in den Grundmustern klar erkennbar, an Sigmund Freud, von dem der Ausdruck Trauerarbeit auch stammt. In dem Aufsatz Trauern und Melancholie aus dem Jahr 1916 entfaltet Freud ziemlich präzise, dass diese Wendung, das Trauern sei Arbeit, nicht etwa eine Metapher ist. Es steht dahinter vielmehr das energetische Modell, mit dem Freud arbeitet. Worin besteht nun die Arbeit, welche die Trauer leistet, fragt Freud im Text. Ich lese jetzt ein längeres Zitat vor, das sehr kompakt schildert, was hinter diesem Konzept der Trauerarbeit für ein Modell steckt. Das Zitat geht aus vom Faktum einer durch das Individuum als unausweichlich erkannten Realität. Der Realität, dass es sterben muss, oder der Realität, dass jemand gestorben ist. Zitat. Die Realitätsprüfung hat gezeigt, dass das geliebte Objekt nicht mehr besteht und erlässt nun die Aufforderung, alle Libido aus ihren Verknüpfungen mit diesem Objekt abzuziehen. Dagegen erhebt sich ein begreifliches Sträuben. Es ist allgemein zu beobachten, dass der Mensch eine Libido-Position nicht gern verlässt, selbst dann nicht, wenn ihm Ersatz bereits winkt. Dieses Sträuben, so Freud weiter, kann so intensiv sein, dass eine Abwendung von der Realität und ein Festhalten des Objekts durch eine halluzinatorische Wunschpsychose zustande kommt. Das Normale ist, dass der Respekt vor der Realität den Sieg behält. Doch kann ihr Auftrag nicht sofort erfüllt werden. Er wird nun im Einzelnen unter großem Aufwand von Zeit- und Besetzungsenergie durchgeführt und unterdessen die Existenz des verlorenen Objekts psychisch fortgesetzt. Jede einzelne der Erinnerungen und Erwartungen, in denen die Libido an das Objekt geknüpft war, wird eingestellt, überbesetzt und an ihr die Lösung der Libido vollzogen. Warum diese Kompromissleistung der Einzeldurchführung des Realitätsangebots so außerordentlich schmerzhaft ist, lässt sich in ökonomischer Begründung gar nicht leicht angeben, sagt Freud. Tatsächlich wird aber das Ich nach Vollendung der Trauerarbeit wieder frei und ungehemmt. Ende des Zitats. Mir scheint, diese Passage zeigt unverkennbar das Trauergeschehen als eine Dynamik widerstreitender Kräfte im Rahmen eines energetischen Gesamtmodells, in welchem von innen her Hemmungen entstehen, solange die Realität noch nicht den Verzicht auf den gewohnten Objektbezug, der noch beibehalten wird, durchgesetzt hat. Solange der Respekt vor der Realität noch nicht den Sieg behält, wie es im Zitat hieß. Die Libido muss sich lösen, was durch mühsame Überbesetzung und Kompromissbildung gleichsam Stück für Stück, Erinnerung für Erinnerung, Erwartung für Erwartung zu geschehen hat. Beharren, Sträuben und Realitätsdruck stehen gegeneinander. Wie bei einer Maschine wird die Antriebsenergie, die Libido, anstatt frei nach außen zu gehen, innerlich gebunden und zeitweilig quasi in falscher Richtung gebraucht, verbraucht. Die Arbeit der Trauer ist hier tatsächlich aus energetischen Gründen nötig. Die Arbeit ist also eine energetisch kontextualisierte Kategorie. Sie ist nötig, um die Triebe abzulösen von dieser anachronistischen Objektbindung und den psychischen Apparat, wie das bei Freud ja auch heißt, in sein normales Funktionieren zurückzuführen. Der Grund, warum die Trauerarbeit das Ich zeitweilig, wie Freud auch sagt, absorbiert, ist also tatsächlich in dieser Modellierung quasi physikalischer Natur. Die an der Realität zutage tretende Hemmung der anachronistischen, aber beharrlichen Objektbindungen muss beseitigt werden, ähnlich einem ungewollten, komplizierten Stauwehr etwa oder auch einer massiv störenden Verkettung von elektrischen Widerständen, die den Fluss der Libido an der falschen Stelle binden, verwirbeln, verhindern, bremsen oder wie immer man das genauer charakterisieren könnte. Ist umgekehrt, das wurde im Zitat ja auch gesagt, die Arbeit an den hartnäckigen Objektbindungen geleistet, kann der Fluss, der Energiefluss, gleichsam ungehemmt fließen und das Ich wendet sich der Realität wieder zu, weil es jetzt die Energie dafür hat. Dass Freuds Energetik des Seelenlebens sich bewusst in der Nähe einer möglichen naturwissenschaftlichen Erklärung hielt, ist bekannt. Die Libido ist der sprachlichen Intervention zwar zugänglich, es ist eine sprachliche Kur, mit der Freud seine Patienten behandelt, sie ist aber dennoch, das war ihm genauso wichtig wie der sprachliche Charakter der psychoanalytischen Intervention, sie ist dennoch ein quasi physikalisch zu modellierender, energetisch vielleicht auch zu modellierender Stoff. Wie das genau zusammengehen soll, ist unklar. Daher blieb Freuds Regulationsmodell bis heute Hypothese. Es blieb aber Hypothese und so neigen vulgärpsychologische Freud-Adaptionen dazu, die Maschinenmetapher ein Stück weit zu verwischen, von der die Libido-Theorie lebt, aber die Libido-Theorie weiterhin zu verwenden. Das Grundmodell des teils selbstregulativen, teils auf regulative Interventionen angewiesenen Regelkreises im Inneren eines nicht in puncto Information, aber in puncto Emotion funktional geschlossenen Apparats geistert also durch die Psychologie und durch die Freud-Adaptionen bis heute. Bei Kübler-Ross, denke ich, ist das auch der Fall. Es sind bei ihr durch ihre gesamten Textwelten hindurch die bekannten Wendungen von Druck, von Stau, von Widerstand, von Hemmung, von Bindung und Lösung, die alle auf Freuds Apparatemodell verweisen, zentrale Termini. Und vor allem ist es eben jener Terminus Arbeit, welcher die Konzeption der Trauerphasen bei Kübler-Ross an die Freudsche Energetik bindet. Aller prätendierten Technikskepsis zum Trotz findet sich demnach im Inneren von Kübler-Ross Trauertheorie der Appell an ein quasi mechanisches, an ein physikaloides Regulationsschema. Mir kommt es nun nicht darauf an, genau das zu entlarven. Ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass hier eine heimliche oder vielleicht sogar unbewusste Maschinenideologie mit im Spiel ist. Die Analogie zur nichtmenschlichen Natur ist nicht per se verwerflich oder unmoralisch. Ich möchte auf zwei andere Punkte hinweisen, es gibt sicher noch viel, viel mehr, da würden mich auch Ihre Ideen interessieren, die mit dem Regulationsmodell verbundene, veränderte Prozessstruktur des Trauerns betreffen. Also die Implikationen und ihre praktischen Konsequenzen interessieren mich mehr, als jetzt zu sagen, da ist aber eine Maschinenmetapher. Bestimme ich das Trauern als Arbeit, so hat es erstens eine tendenziell endlose Zeitgestalt oder mindestens eine Zeitgestalt, welche die Frage nach der Möglichkeit ihrer Beendigung nicht mehr aufwirft. Und zweitens hat die als Arbeit bestimmte Trauer zwar möglicherweise ein soziales Substrat, das da bearbeitet wird oder dergleichen, aber sie gehorcht doch primär dem Modell eines proaktiven Objektbezugs. Ihr fehlt, könnte man sehr weich sagen, ihr fehlt das Tragische. Sie hat keine Adressierungsdimension mehr, die als Arbeit bestimmte Trauer. Dazu jetzt noch einige Überlegungen. Tatsächlich läuft das Modell des Trauerns als Störung und Störungsverarbeitung einer inneren Energetik auf einen Bruch mit dem traditionsreichen Paradigma des Abschiednehmens hinaus. Das funktionelle Paradigma einer Arbeit, die auf einen an Bahnen gebundenen, also mit einer gewissen Eigenträgheit versehenen Emotionshaushalt verwandt werden muss, und der alteritätstheoretische Topos der Verabschiedung passen in vielerlei Hinsicht nicht zusammen. Wo im älteren Paradigma Abschied freimütig und entschieden die Preisgabe eines Vertrauten geleistet werden muss, im Wege einer pathetischen Dezision, die nicht zu trennen ist von einer Geste gegenüber jemandem, da haben wir im neuen Paradigma Arbeit nicht ein solches Pathos des Augenblicks vor uns, sondern ein Projekt. Und zwar eines, das sich unbestimmt in der Zeit erstreckt und ohne jeden sozialphilosophischen oder gar ethischen Bezug auskommt. Stattdessen richtet es sich auf etwas, und meine zusätzliche Überlegung wäre, im Falle des Trauerns, so wie es dann psychologisiert modelliert wird, es richtet sich auf sich selber. Es wäre nun viel zu sagen zu diesen beiden Punkten. Zeit, könnte man sagen, als Aspekt und anderer. Wo liegt die Brisanz? Was die Zeit angeht, mir scheinen über Jahrhunderte, das hatte ich eben am Anfang schon angedeutet, Formen der Terminierung der Trauer elementar. Der Abschied ist eine Form, selbst schon eine Form der Beendigung, vielleicht die Beendigungsgeste schlechthin. Und auch Trauerrituale sind oder andere soziale Kennmarken des als Zustand anerkannten Trauerns, Trauerkleidung, Trauerhaarschmuck, was auch immer, haben alle dieses typische Merkmal einer extern vorgegebenen Befristung. Insofern sind sie entweder Augenblicke, die Situation des Abschiednehmens, oder aber sie enden jedenfalls mit einem Punkt. Auch rituelle Formen des trauernden Erinnerns, wiederkehrende Jahrestage etc., folgen, wie auch immer das im Einzelnen organisiert sein mag, der brutalen Weltzeit des Kalenders. Mit anderen Worten, Trauern im Paradigma des Abschieds ist weder seine eigene Prozesszeit entfaltende und dieser Prozesszeit folgende Angelegenheit, noch ist es ein potenziell endloses Projekt. Eben dies, Eigenzeitlichkeit und Unklarheit hinsichtlich des Endes, scheinen mir hingegen Züge des als Arbeit bestimmten Trauerns zu sein. Wobei, und das wäre jetzt der zweite Aspekt, was ist mit dem anderen? Wobei die Trauerarbeit eben etwas bearbeitet und auch dies ist im Gegensatz zum Abschied ein Geschehen, das den Modus der zweiten Personperspektive ohne Objektbezug, der dem Abschiednehmen eigen ist, hinter sich lässt. Mit Freud gilt die Trauerarbeit wohl einem Verharrenden, das es zu lösen gilt, vielleicht auch neurotischen Widerständen. Ob dabei etwas produziert wird, scheint mir in Bezug auf das Freudsche Modell im engeren Sinne zunächst einmal fraglich. Es ist tatsächlich der Prozess, auf den es ankommt. Freuds Terminologie meint also Arbeit nicht im Sinne von Werk, sondern eher Arbeit im Sinne von Aufwand, Aufwendung, Verrichtungsenergie. Was ich hier als Unterschied herausstellen will, wenn ich sage, es fehlt dieser Modus der zweiten Person ohne Objektbezug, der für das Abschiednehmen so charakteristisch ist, auch hier möchte ich nicht den fehlenden Menschenbezug gewissermaßen der Trauerarbeit als solches moralisieren. Mir erscheint eher die Folge interessant zu sein. Der Wegfall des Bezugs auf den anderen eröffnet den Weg zur Figur der Selbstbearbeitung, also zur Wahl des eigenen Innenlebens oder wie auch immer man das jetzt charakterisieren will, als das etwas, das es zu bearbeiten gilt oder mit dem es zu arbeiten gilt. Auch die Trauer mag immer ein Stück weit narzisstisch gewesen sein. Und Ethik ist auch immer eine Form der Arbeit an sich selbst. Dennoch gleicht das in Phasen aufgeteilte Projekt der Bewältigungsarbeit eines Verlustes eher einer Form der Selbstentfaltung, wenn nicht gar der Selbstentwicklung, als dass es dort um die Abstandnahme und Loslösung vom anderen oder vom Gemeinsamen ginge oder gar um so etwas wie ein Weg ins Fremde, das Fremde ohne ihn oder sie, den ich verloren habe. Dass in Freuds und Kübler-Ross Modell ein Determinismus im Spiel ist, ist auch herauszuhören und auch sozusagen strukturell völlig klar. Es zeigt sich insbesondere an jener Versäumnisdrohung, die bei beiden Autoren mitläuft, an dieser Gewissheit, dass nicht erledigte Trauerarbeit sich rächt und gegebenenfalls nachgeholt werden muss. Auch das, denke ich, ist bezogen auf die Figur des Abschiednehmens so nicht wiederzufinden. Also diese sozusagen regelförmige Notwendigkeit, dass die Unterlassung ganz bestimmte Folgen zeitigt. Und ich denke, mit diesen Aspekten nähern wir uns dem Punkt, der es erlaubt, im Zusammenhang mit der Trauerpsychologie von einer Technisierung zu reden. Der Trauernde wird, könnte man sagen, in diesem Modell der Trauerarbeit oder im Schema der Trauerarbeit in Gang gesetzt. Er kommt nur durch ein bestimmtes Muster der Eigenarbeit, der Arbeit an etwas, aus der Trauer heraus. Und vor allem, alles andere wäre Verdrängung, muss er erst einmal in die Trauer hinein, um das auf die Trauer zugeschnittene Schema sozusagen von Anfang an zu durchlaufen. Bei aller im Duktus gepflegten Sanftheit spricht auch aus der heutigen Trauerliteratur, Kübler-Ross ist ja schon eine Weile her, unüberhörbar, genau diese Warnung heraus, die Warnung vor dem Rückfall und vor der Pathologie. Dass bei Kübler-Ross der Aufruf zum Trauern von einer Versäumnisdrohung zehrt, hatte ich schon angesprochen. Aktuelle Arbeiten werden da womöglich noch deutlicher. Wer nicht trauert, verhält sich krank. Und nicht selten, das ist die umgekehrte Blickrichtung, steckt hinter einer seelischen Erkrankung, wenn man sie genau betrachtet, eine irgendwann einmal versäumte oder verkehrte Trauer. So spricht beispielsweise die prominente Schweizer Trauerpsychologin Verena Kast von pathologischer Trauer, wenn Trauer fehlt oder zu gering ausfällt. Immer dann sind Depressionen die Folge. Ähnlich fatal ist das Festhängen oder Feststecken in der Trauer. Kast gehört zu den vielen, die Kübler-Ross-Phasenschema als überholte Doktrin kritisieren, um dann ein eigenes, in der Sache jedoch nur leicht verändertes Phasenmodell neu einzuführen. Bei Kast heißen vier Phasen, hat sie, die vier Phasen, erstens Empfindungslosigkeit, zweitens Aufbrechen der Emotionen, drittens Suchen und sich trennen sowie viertens neuer Selbst- und Weltbezug. Kast betont, wie sehr sowohl Reihenfolge als auch Intensität und vor allem Dauer dieser Phasen durcheinander gehen können. Jede von ihnen kann wiederkehren, auch mehrmals. Orientieren kann man sich, wenn man Kast folgt, die das alles für extrem variabel hält, so gut wie gar nicht. Daraus folgt, man kann sich orientieren, im Zweifel nur, wenn es eine therapeutische Anleitung gibt. Kasts hauptsächliches Thema sind die genannten Blockaden und Rückfälle, durch welche der Trauervorgang zu einem nicht nur in seinem Ende, sondern auch in seiner Dauer zu einem höchst individuellen Vorgang werden kann und eigentlich auch muss. Zu einem manchmal glückenden, oft aber für Jahre mit eigenartigen Träumen, Verhaltensweisen, Leidensmustern einhergehenden und, wo Schwierigkeiten nicht behandelt werden, womöglich lebenslangen, problematischen Weg. Anders als Kübler-Ross behandelt Kast, sofern sie auch praktiziert, nicht Sterbende, deren Ringen um die geforderte Haltung der Tod ja allemal beendet, könnte man so sagen, wenn man so von außen drauf blickt, sondern Kasts Klienten sind Hinterbliebene, sowie ganz allgemein Therapiebedürftige, bei denen das Therapiegespräch dann auf das Thema einer unverarbeiteten Trauer hinführt. Sie hat also eine andere Klientel, eine Klientel, bei der sozusagen beliebig, also ziemlich viel Zeit bleibt, um den Prozess als Prozess auszuarbeiten. Klare Grenzen des Syndroms, das sie Trauer nennt, bietet Kasts mageres Theoriegerüst nicht. Früher oder später lautet die Botschaft, geht die Trauer jeden an, daher kann niemand sagen, dass er oder sie sich nicht konfrontieren und auch einlassen muss. Wir werden schon sehen, so ungefähr, spätestens wenn wir betroffen sind. Die Behandlung, auf die das hinausläuft, soll im Wesentlichen darauf beruhen, Patienten in unverarbeitete Trauerphasen zurückzuversetzen und gleichsam nachholend so lange in diese Phasen einzutauchen, bis die Typik der nächstfolgenden Phase und irgendwann ein nicht näher bestimmter Normalzustand sich zeigen. Die Trauerarbeit, so wie Kast das postuliert, könnte man sagen, wird zu einer Art therapeutischen Passepartout. Und die Trauerbegleiterin entscheidet offenbar auch, das ist in dem Buch nicht so explizit thesenförmig dargelegt, geht aber für meine Begriffe ziemlich klar daraus hervor, die Trauerbegleiterin entscheidet offenbar auch, wann eine Behandlung beendet werden kann. Auch Kast arbeitet Kübler-Ross-artig mit Fallbeispielen, an denen sie so erzählt, wie das so gehen kann. Und da wird ziemlich deutlich, dass es, wenn dann die Therapeutin ist, die die Behandlung beendet, also feststellt, dass die Bewältigung gelungen ist oder etwas in dieser Art. Für Kast wird die Metaphorik der Arbeit auch in charakteristischer Weise, ich hatte da eben schon kurz darauf hingewiesen, durch Wegmetaphern ergänzt, die sich auf ganz individuelle zeitliche Längenmaße projizieren lassen und auf Länge natürlich auch angelegt sind. Ausdrücklich wird vor schneller Trauer, vor Verdrängung und unabgeschlossenen Trauerprozessen gewarnt, sowie implizit auch davor, sich nicht durch professionelle Hilfe abzusichern. Jede Trauerphase, so Kast, Zitat, bietet die Gefahr, dass man sich in ihr versitzt, dass man den Weg zurückwählt und sich nicht dem fortschreitenden Therapieprozess stellt. Zitat Ende. Ich könnte jetzt noch mehr, es wäre ein bisschen böse, so Zitate diesen Typs aneinander rein, tue ich nicht. Begrifflich sollte man Trauerratgeber vom Typ Kast nicht überbeanspruchen. Hier ist vieles inkonsistent. Die Grenze solcher Bücher zur Erbauungsliteratur, sage ich mal, ist fließend. Dennoch, oder vielleicht gerade darin, so scheint mir, hat der Trauerarbeitsdiskurs am Leitfaden Kübler-Ross'scher Motive ein klares Ziel. Es geht, wie in der emotionalen Formierung des Sterbens bei Kübler-Ross selbst, um ein gefühlstechnisches Aktivierungsschema, um die Etablierung einer als herstellbar vermittelten Innerlichkeit, für welche die angeleitete Verlustbewältigung als Schlüssel gelten soll. Wenn der historische Vergleich in seiner ganzen Grobheit noch einmal erlaubt ist, so treten mit der Sterbe- und Trauerpsychologie an die Stelle der Diskretion, der Unterscheidung, der Diskretion, des Unterscheidungsvermögens, nämlich jener Diskretion, die sich zeigt in der von der Gesellschaft klar befristeten Sonder- und Freiräumlichkeit der Trauer. Es tritt an die Stelle dieser Sonder- und Freiräumlichkeit ein Modell der variablen Zeitspannen einer jeweils angeleiteten Auseinandersetzung, die Normalität ausflaggt. Trauern ist normal, das durchlebt jeder von uns. Im Zweifel aber beliebig lang dauern kann, im Zeichen dieser Gefahr, da was verkehrt zu machen, zurückzugehen oder etwas in dieser Art. Was auf diese Weise unter der Hand verloren geht, ist vieles. Unter anderem, ich hatte das angedeutet, die Sozialdimension der Trauer. Der andere, dem der Abschied galt, wie auch die geteilte Erinnerung, die ihn, wo Trauer eine gemeinsame Sache ist, im Teilen des Abschieds lebendig macht. Stattdessen betritt eine ganz bestimmte Form von professionalisiertem Begleiter die Bühne. Ein Trauerexperte, der die Trauer gerade nicht teilt, sondern ihre Energien zu kanalisieren weiß, indem er den Blick vom anderen weg und auf sich selbst zu richten lehrt. Damit zum Schluss meines Vortrags und noch einmal, leider zu kurz, zur Technisierungsfrage. Ist die zur Arbeit geronnene Trauer eine Form, die ältere Formen ablöst, einfach eine Form unter Formen? Oder ist sie jenseits dessen eine in besonderem Maße technische Form? Kann man also tatsächlich von einer Technisierung sprechen, bei dem, was ich eben versucht habe zu skizzieren, oder am Ende gar einer informellen Technisierung, sofern ja keineswegs die Formgebung das ist, was in der Trauerpsychologie betont wird, sondern betont wird ja eher der ergebnisoffene, individuelle und auch selbstreflexive Charakter der Traueraufgabe. Jeder muss das auf seine Weise wiederfinden und auch realisieren für sein Leben. Meine Antwort auf Probe auf diese Frage lautet, ich denke, ja, es ist nicht eine Form unter Formen, sondern man kann hier von Technisierung sprechen. Ich sehe aus den genannten Gründen hier den Abzug in der neuen Form, also in dieser Arbeitsform, den Abzug der dem verlorenen anderen gewidmeten, der unter Ich sehe hier den Abzug der dem verlorenen anderen gewidmeten, der unter in der Trauer gleichen mitteilsamen, der improvisatorischen und vielleicht auch der gewaltsamen Momente der Trauer und den Abzug dieser Momente im Umgang mit der Trauer. Gewaltsam, das habe ich jetzt nicht so ausgeführt, da könnte man noch länger drüber nachdenken, gewaltsam, sofern die früheren Formen der Trauer, also das, was ich mit dem Paradigma des Abschieds verbunden hatte, ja, insofern hart sind, als sie den Ausnahmezustand nach einer vorgegebenen Frist auch definitiv vorbei sein lassen. Also das muss dann auch zu Ende sein. Diese Zäsur wird kassiert im Modell der Arbeit. Also auch das wird abgezogen, sozusagen aus der Praktik des Trauern. Und ich sehe stattdessen die Öffnung eines formalisierten Operationsfeldes, in welchem einem Schema gemäß und durch Experten angeleitete Trauer nicht einfach Platz hat, sondern in bestimmter Weise emotional durchlebt werden muss. Produziert wird nicht ein Abschied, sondern ein durch den Verlust gestärktes, sich auf neue Weise in seinen Gefühlen auch jenseits kritischer Schwellen steuerndes Ich. Dass der in der beschriebenen Weise geforderte Aktivitätsstil eines Normaltrauerns, jenseits dessen es pathologisch wird, nicht nur gewissen Standards zu genügen hat, mit diesen Phasenschemata, sondern eben dadurch, dass es so standardisiert ist, auch flexibel im beruflichen und familiären Rahmen weiter zu funktionieren erlaubt, während jemand trauert, brauche ich nicht zu betonen. Also man könnte hier soziologische Überlegungen anschließen, warum das in einer Arbeitsgesellschaft, in der Subjekte permanent präsent sein müssen, nicht möglich ist, so etwas wie Trauerabschnitte vorzusehen, freizustellen für die Trauer gewissermaßen oder wild zu stellen, das Individuum wild zu stellen für diese Phase des Trauerns. Also das wäre eine abzweigende Überlegung. Diese Anschlussstelle muss man im Grunde nicht wirklich betonen. Mir scheint vor allem wichtig, wie die ins Therapieschema gestellte Normaltrauer gewissermaßen Mehrwerte im Bereich der emotionalen Selbst- wie auch Fremdkontrolle generiert. Denn Fremdkontrolle ist hier ja auch im Spiel, wenn wir die Rolle der Begleiter rauszoomen und schauen, was da genau gemacht wird. Also ich empfehle schon diese Lektüre dieser Erbauungsliteratur. Man weiß nicht, wohin mit sich selbst, wenn man das liest. Die Inpflichtnahme in der Trauerarbeit zielt weit über das akute Nicht-Fassen-Können und Vermissen hinaus. Also das, was da am Individuum geformt wird, ist natürlich dieses Nicht-Fassen-Können und Vermissen und wie damit weiter sein, aber es ist mehr. Es geht auch nicht nur um Todesnähe und ich sag mal, echte Trauersituation. Auch diesen Transfer findet man in kryptischer Formulierung bei Kast. Ich zitiere, da der Tod wirklich eine Realität ist, geht es in unserem Leben immer auch um Trennung und Abschied nehmen. Diesen Transfer finden Sie auch regelmäßig. Eigentlich ist alles Abschied. Eigentlich ist auch überall Trauerarbeit gefordert. Also das, was da habituell eintrainiert wird, ist eine Haltung, deren Witz und deren Effizienz in der Normalwelt liegt und nicht tatsächlich sozusagen die Besonderheit einer Trauersituation als eigentlichen Rahmen hat. Ich lese all dies, auch diese Hinweise auf eine Normalität, in der das eigentlich immer so zu sein hat, gewissermaßen als Trivialisierung des Weltbruchs, den der Tod des anderen darstellt, indem die Trauerarbeit ihn zu einer Frage des an sich selbst zu reproduzierenden Phasenschemas macht. Trauerarbeit generiert aus dem Verlust einen bleibenden, wiederholbaren und auf andere Verluste übertragbaren, also gerade keinen singulär gewonnenen, sondern einen kalkulierbar gemachten Stabilitätsgewinn. Ist doch alles nicht schlecht, mag man sagen. Stabilitätsgewinn ist doch gut, darum geht's doch. Mag sein, ist aber trüb. Ich danke Ihnen.